Bilder von höchster Eindringlichkeit vermitteln dem deutschen Volk den gewaltigen Eindruck des Polenfeldzugs, insonderheit der Tätigkeit unserer Luftwaffe. Diese Luftwaffe hat hier Leistungen vollbracht, die für immer unvergänglich sein werden. Die Luftwaffe hat hier in höchstem Maße mit dazu beigetragen, den Gegner zu schlagen und zu vernichten. Als einst in Versailles dem deutschen Volk diese Waffe genommen wurde, da ahnte man nicht, dass unter der Führung Adolf Hitlers diese Waffe neuer, stärker und mächtiger wieder entstehen würde. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe gegen England und Frankreich halten. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten.